Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Ein weiteres Thema, das uns heute beschäftigt, nicht die Gewalt der Worte im Netz, sondern ganz reale Gewalt gegen einen Menschen. Der Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz wurde am Abend in Bremen zusammengeschlagen, schwer verwundet. Abgeordneter der AfD, Landeschef der AfD in Bremen. Elisabeth Nia, Chefreporterin der Wirtschaftswoche, ist weiter an meiner Seite. Und wir bringen uns auf den Stand mit unserer Korrespondentin in der Hansestadt, mit Felicitas Böselager. Was weiß man denn über diesen Angriff und vor allem zu der drängenden Frage, wer könnten die Täter sein? Man weiß, dass er vermutlich von drei vermummten Unbekannten zusammengeschlagen worden ist, nachdem er bei einer Veranstaltung am Bremer Theater am Goetheplatz war, also in der Innenstadt von Bremen. Und er selbst kann sich an die Tat nicht erinnern. Er ist wieder ansprechbar und gibt auch schon Interviews im Krankenhaus. Die Polizei geht aber von einer politisch motivierten Tat aus, einfach weil er der Landeschef der AfD in Bremen ist. Genau aus welchem Spektrum die Täter kämen, will die Polizei aber noch nicht sagen oder kann sie einfach noch nicht sagen. Sie ermitteln jetzt in alle Richtungen. Konkrete Tatverdächtige gibt es nämlich noch keine. Was man vielleicht wissen muss, ist, dass Magnitz hier in Bremen das Gesicht der AfD ist. Also die AfD ist relativ klein und er ist der Landeschef. Jetzt steht der Wahlkampf für die Landtagswahlen im Mai an. Und er ist auch eine Schlüsselfigur jetzt in diesem Landtagswahlkampf. Es gibt also auch keine Gruppe beispielsweise, die sich bekennt. Gibt es sonst andere Stimmen, Reaktionen? Es gibt keine Gruppe, die sich bekennt. Die AfD selbst sagt, dass der Angriff das Ergebnis einer andauernden Hetze von Politikern und Medien gegen sie sei. Aber durch die Bank sind die politischen Reaktionen Entsetzen und Abgrenzung und scharfe Verurteilung der Tat. Also die Bundesregierung schreibt zum Beispiel, der brutale Angriff auf den Bundestagsabgeordneten Magnitz in Bremen sei scharf zu verurteilen. Und auch die Bremer Landesregierung sagt, sie sei erschüttert. Wer diesen Weg beschreite, spalte unsere Gesellschaft, schreibt sie. Felicitas Böselager, vielen Dank für diesen Stand nach Bremen, für diesen Stand zu dieser Stunde. Elisabeth Nia, was wir gerade gehört haben an Reaktion, ist eine Selbstverständlichkeit, das Entsetzen über eine solche Tat auszudrücken. Es ist aber trotzdem notwendig, dass man das tut, vielleicht auch gerade in dieser speziellen Konstellation, dass es einen AfD-Politiker trifft. Ja, absolut. Und es ist ja insgesamt so, dass die Spitzenpolitiker allesamt mehr Bedrohungen ausgesetzt sind. Ich habe so über die Jahre immer wieder mit einigen zu tun gehabt, die das wirklich auch erlebt haben. Wolfgang Schäuble, Oskar Lafontaine, die ja richtig Opfer von Attentaten waren. Ich war auf dem linken Parteitag als Sarah Wagenknecht, einige erinnern sich vielleicht noch dran, vor vielleicht so 2-3 Jahren mal eine Torte ins Gesicht bekommen hat. Und also das waren Extremsituationen, auch wenn, und also mich lädt das auch, wenn keine bleibenden Schäden hinterlassen. Ich glaube, die Politiker sind hinterher nicht mehr die gleichen. Also die fühlen sich, glaube ich, einfach wahnsinnig verletzlich und auch diejenigen, die daneben stehen. Man weiß in so einem Moment nicht, was in so einer Torte drin ist oder man weiß nicht, wenn man zusammen geschlagen wird, was die Folgen sein können. Und ich glaube, es gehört heutzutage eben dann doch schon eine ganze Menge dazu zu sagen, ich mache diesen Job dann trotzdem. Petra Pau von der Linken ist auch jemand, die jahrelang immer wieder eingeworfene Scheiben in ihrem Abgeordnetenbüro hatte, viele Morddrohungen und so weiter. Also das ist auch ein Anlass, einfach nochmal ein bisschen Respekt zu zeigen vor Leuten, die diesen Job trotzdem machen. An Ihrer Schilderung, Frau Nia, merkt man auch die verschiedenen Politiker und Parteien, die Sie genannt haben, es trifft in gewisser Weise alle gleichermaßen. Es trifft wahrscheinlich die, die exponiert stehen im politischen System, also zum Beispiel eher links, ganz links, die Linke, die Grünen in Ostdeutschland mit Wahlkreisbüros. Jetzt eben der Fall der AfD, der ja in den letzten Tagen auch nicht der erste war. Es gab zuvor auch schon Angriffe auf AfD-Einrichtungen und Politiker, beileibe nicht so schwer, zum Glück nicht so schwer wie dieser Fall jetzt in Bremen. Jetzt gibt es diese Kritik der AfD, wir haben es gerade gehört von unserer Korrespondentin, die sagen, und das ist eine Kritik, die uns übrigens auch über Social Media hier in den Kanälen auf Deutschlandfunk Kultur stark erreicht hat, es ist auch eure Form der Berichterstattung, es ist die Form, wie die Öffentlichkeit mit dieser AfD umgeht, wie sie dämonisiert wird, dass so etwas möglich ist. Wie geht man mit diesem Vorwurf um? Das halte ich für Quatsch. Es ist aber auch nicht der richtige Moment, glaube ich, so emotional dann zu reagieren, wie es zum Beispiel Cem Özdemir gemacht hat, der gesagt hat, er verurteilt natürlich dieses Attentat, hofft, dass die Täter schnell gefasst werden. Aber das sei auf jeden Fall falsch, Gewalt sei falsch, weil man Hass nicht mit Hass beantworten soll. Und das war der eine Satz zu viel. Also ich glaube, Medien und auch Politiker anderer Parteien sollten einfach sehr darauf achten, sich in dieser Situation nicht anfechtbar zu machen. Auch wissen, dass die AfD natürlich eine Partei ist und das ändert nichts daran, dass man Gewalt gegen sie nicht gutheißen darf. Aber dass es natürlich eine Partei ist, die alles instrumentalisiert, um sich selber als Opfer darzustellen. Mhm. Und damit natürlich auch total oft durchdringt. Mir ist gerade wieder jemand begegnet, der sagt, es sei ja furchtbar, dass die AfD nie zu Talkshows eingeladen werde und die werde ja von den Medien so unfair behandelt. Wenn man nachzählt, sieht man, das ist überhaupt nicht der Fall. Ja. Das stimmt nicht und trotzdem haben solche Vorwürfe Widerhall. Und natürlich wird die AfD, also es ist jedenfalls sehr wahrscheinlich, auch diese Tat jetzt in Bremen instrumentalisieren und damit auch eine Wirkung erzielen. Und dem muss man, glaube ich, mit besonders viel Faktenkenntnis und Treue und Detailliertheit entgegentreten. Es passiert in gewisser Weise diese Instrumentalisierung. Ich bin jetzt etwas zurückhaltend bei dem Wort, denn es ist eben das Foto des Verletzten, des Schwerverletzten, das ganz viel zu finden ist, zu sehen ist auf sozialen Medien, auf diesen Kanälen nicht zu finden ist, auf den Kanälen der klassischen Medien, weil es eine bewusste Entscheidung ist, ein solches Gewaltfoto nicht zu zeigen, was aber natürlich auch wieder Stoff sein kann für die Theorien, man wolle sozusagen der AfD das nicht zugestehen, was man anderen zugestehen würde. Ja, aber ich glaube, so die Erfahrung der letzten zwei Jahre im Umgang mit der AfD ist ja dann letztlich auch, dass man trotzdem die eigenen Diskurse und die Debatten nicht zu sehr von ihnen bestimmen lassen sollte. Also, dass wir eigentlich aus dieser ganzen Situation im Umgang mit der sogenannten Flüchtlingskrise, Migrations-, Integrationsdebatten, Grenzöffnungs- oder Schließungsdebatten, eigentlich ja auch gelernt haben, dass der richtige Weg ist, selber zu entscheiden, was hält man für relevant, was sind die wichtigen Themen und darüber zu schreiben. Das können auch die Themen sein, die die AfD auch gerade für wichtig hält, aber eben auch nicht über jedes Stöckchen zu springen. Und wenn es gute Gründe dafür gibt, Gewalt oder auch sehr persönliche Fotos, das ist ja, dient ja eigentlich dem Schutz der Verletzten, solche Bilder nicht zu zeigen, muss man sich da auch nicht in extenso für rechtfertigen. Man kann das auf irgendeiner Homepage klarstellen und das reicht dann, glaube ich, auch. Ist gut, dass Sie es hier nochmal ansprechen. Ja, ja. Aber nein, weil die Frage kam auch an uns gerichtet, warum zeigt ihr das nicht? Und es gibt eben, Sie haben es gerade begründet, klare Kriterien für journalistische, seriöse journalistische Arbeit, nach denen Dinge gezeigt werden. Und die gelten für alle gleichermaßen, egal ob der verprügelte Politiker von den Grünen wäre oder von der AfD. Das ist wahrscheinlich wichtig, dass man das einfach auch nochmal sagt an dieser Stelle. Ja, und heutzutage gelten diese Standards noch mehr als früher. Also zum Beispiel auch Nachrichtensendungen im Fernsehen sollen ja trotzdem auch so sein, dass man sie auch mit einer 13-Jährigen gucken kann, trotz allem. Und gerade heute ist es ja so, dass diejenigen, die danach suchen, diese Bilder trotzdem finden. Es gibt ja eine Öffentlichkeit auch dafür. Das rechtfertigt noch umso mehr, finde ich, dass es dann nicht in der Tagesschau gezeigt werden muss.